Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros des Setka der KP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter vom ersten Sekretär des Setka der KP Kubas, Raúl Castro Ruz, die D-Völker besuchte und seine Begleitung, kehrten am 30. Juni mit einer Maschine in die Heimat zurück.